Sieht verdammt gut aus und war entsprechend teuer. Eine Tüte Gold und eine Mehrwertsteuer. Fröhlich klingt die Maus, lustig brennt das Licht, aber funktionieren tut er leider nicht. Der Computer, meistens spinnt er, selten tut er, meistens muckt er, manchmal druckt er. 100 weiße Blatt Papier verknickt er und verschluckt er, verknickt er und verschluckt er. Tage, Nächte lang verbring ich an der Röhre, Augen schon so rot wie eine reife Möhre. Doch was ich auch tu, werd nicht schlau daraus, noch ein einziger Absturz und dann rast ich aus. Der Computer, meistens spinnt er, selten tut er, meistens muckt er, manchmal druckt er. 100 weiße Blatt Papier verknickt er und verschluckt er, verknickt er und verschluckt er. Ich hab dich gekauft, drum tu auch, was ich sag.